lass meinen Geist in den Sternen dran. Ich heb mein Gesicht aus dem Mutterdreck und blas mit dem Wind meinen Körper weg. Und ich fühl mich so wie ein Mops im Böhmerwald, wie ein Floß im Wasserfall, wie ein Zwerg im Niemandsland. Einen herben Brei, wer hat über all seines Glas?